Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansage nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56, 60 richtig oder falsch sind. Nummer 56. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir starten die Woche mit einem Wetterhinweis. Starke Winde und Regen sind angesagt und bitte vermeiden Sie längere Aufenthalte im Freien. Wer nicht unbedingt raus muss, kann es sich zu Hause gemütlich machen. Falls Sie dennoch draußen unterwegs sind, achten Sie auf rutschige Wege und mögliche herabfallende Äste. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Wir informieren Sie weiter über die aktuelle Lage. Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf. Nummer 57. Achtung Autofahrer! In den Abendstunden steigt das Risiko für Wildunfälle deutlich. Besonders auf Landstraßen können Rehe und Wildschweine plötzlich die Fahrbahn überqueren. Fahren Sie langsamer, halten Sie ausreichend Abstand und nutzen Sie, wenn möglich, das Fernlicht. Bleiben Sie aufmerksam. Eine schnelle Reaktion kann Leben retten. Seien Sie achtsam und kommen Sie sicher ans Ziel. Nummer 58. Liebe Festivalfreunde, dieses Wochenende verwandelt sich unsere Stadt in ein Mekka für Musikliebhaber. Überall in der Innenstadt gibt es Live-Konzerte. Von Rock über Jazz bis Klassik. Straßenkünstler und Foodstände sorgen für eine großartige Stimmung. Der Eintritt zu den meisten Events ist frei. Kommen Sie vorbei, entdecken Sie neue Künstler und feiern Sie mit Freunden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und unvergessliche Momente. Nummer 59. Guten Tag und herzlich willkommen bei der Firma TechSurf. Sie erreichen uns nicht erst ab Montag, sondern an allen Tagen der Woche, auch an Wochenenden und Feiertagen. Unser Serviceteam steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Ihre Anliegen entgegenzunehmen. Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton Ihren Namen, Ihre Telefonnummer sowie eine kurze Beschreibung Ihres Anliegens. Wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück. Für besonders dringende Fälle können Sie uns auch per E-Mail unter service@techsurf.de kontaktieren. Vielen Dank für Ihren Anruf und Ihr Vertrauen in unseren Service. Nummer 60. Guten Abend. Entgegen früheren Meldungen gibt es heute Abend keine besonderen Verkehrsbehinderungen. Die Straßen sind frei, Baustellen abgeschlossen und auf den Autobahnen herrscht normaler Verkehr. Wer noch unterwegs ist, kann eine entspannte Fahrt genießen. Planen Sie trotzdem genug Zeit ein und behalten Sie die Verkehrsmeldungen im Blick. Wir wünschen allen eine sichere und angenehme Weiterfahrt. Ende des dritten Teils.